dass mein Herz verbrennt, ist nicht mehr aufzuhalten. Ein großer Teil ist nur noch Arsch und meine Persönlichkeit gespalten. Es wird nicht mehr als viel Zeit vergeben, bis auch der Rest ganz schwarz sein wird. Genauso wie meine verfluchte Seele, die langsam aber sicher stirbt. Die Stimme der Sehnsucht ist mir unentwegt zu. Sie sagt, geh diesen Weg, nur so findest du Ruhe. Verlassen den Ort des Trauer, des Leid. Denn Erlöse des Schmerzes ist das Ende der Zeit. Die ich jetzt hatte und verschlungen von den Flammen. Zerstöre meinen Kopf, genug Platz für den einen Gedanken. Wenn das Schicksal ist, kommt mir mein, muss es so weit wie möglich geschehen. Ansonsten greife ich selber ein, ich kann dem alten Boot nicht länger widerstehen. Die Stimme der Sehnsucht ist ein Unfähig zu. Sie sagt dir diesen Weg, nur so findest du wohl. Sie deine Welt jetzt im Raum und Zeit. Deine Seele in Abhängigkeit.